und wieder keine neuen Folgen. Hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast im Jahr 2016. In diesem Monat, beziehungsweise im letzten Monat, dem Mai 2016, ist viel passiert. Unter anderem ging es um RTL 2U. Und dazu haben wir natürlich alle aktuellen Veränderungen und Probleme da für euch in diesem News-Podcast. Aber ich bin nicht mit alleine hier an Bord, denn mit dabei ist auch unser Stargast. Hallo Kevin. Klingt, als hätten wir nur Negatives zu berichten. Schönen guten Abend, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Ja, wozu sind wir denn sonst hier, wenn nicht etwas Negatives zu berichten gibt? Ah. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ei, ei, hallo, willkommen zum heutigen Conancast. Genau, und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo alle zusammen, seid gegrüßt. Gut, dann beginnen wir direkt den Cast mit ein paar internen Informationen. Und zwar möchte ich euch gerne zunächst auf die Qualitätswoche im Wiki hinweisen. Da hatte ich ja schon im letzten News-Podcast kurz gesagt, dass sie im Wiki stattfinden wird. Nämlich vom 29. April bis 9. Mai fand die Qualitätswoche statt und da wurden insgesamt 41 Artikel im Wiki verbessert und ganze 7 Artikel neu angelegt, also insgesamt 48 neue oder verbesserte Artikel haben wir im Wiki gezählt. 9 Benutzer haben teilgenommen, also im Durchschnitt, auch die Anzahl der verbesserten Artikel ist im Durchschnitt, also sehr gut und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und sich an der Qualitätswoche beteiligt haben. Es wird definitiv weitergehen, dann irgendwann mit der 8. Ausgabe. Wir werden euch brandaktuell im News-Podcast darüber informieren und natürlich auch im Wiki unter conanwiki.org, wenn denn mal wieder eine Qualitätswoche ansteht. Ihr seht das auch oben immer an den Bannern und auf der Hauptseite und ihr kommt gar nicht drum herum. Nicht wahr, Kevin? Richtig, also ich komme zwar immer wieder drum herum, allerdings bin ich eine Art Conan-Wiki-Mitarbeiter, der immer dann punktuell neues Wissen hinzufügt, wenn es denn möglich ist. Qualitätswochen, ich habe mich noch nicht so richtig damit anfreunden können, was nicht heißt, dass es keine gute Idee ist, im Kollektiv gemeinsam zu sagen, hey, jetzt packen wir es an, jetzt haben wir die Wochen, finde ich toll, das gibt nochmal einen Ehrgeizschub, der mich aber bisher noch nicht leider gepackt hat. Nächstes Mal kriegen wir dich mit einem spannenden Banner oben und dann geht's los. Alles klar, ich freue mich schon drauf. Hättest du mitgemacht, hätten wir eine zweistellige Benutzerzahl, aber... Ja, hättest du vorher sagen können. Ja, das wusste ich ja nicht, wie viele teilnehmen. Nächstes Mal brauchen wir dich, Kevin. Und alle Zuhörer natürlich auch, damit wir nicht nur 9 Benutzer haben, sondern 10, also zweistellig. Wäre das nicht was? Ich finde schon. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Meldung und zwar noch eine, ja, recht aktuelle Meldung heute im heutigen Zusammenhang und zwar geht es um den Conancast Nummer 94, den wir aufgenommen, veröffentlicht, geschnitten und alles mögliche haben. Er ist auf jeden Fall veröffentlicht, ihr könnt ihn anhören auf conannews.org und bei iTunes sind wir als Conancast zu finden, das schon mal vorab. Da geht es um Detektiv Conan auf RTL 2. Wir haben einmal Revue passieren lassen, wie der Detektiv Conan bei RTL 2 ausgestrahlt wurde, was da für eine Geschichte gab und auch die Diskussion rund um die aktuelle Veröffentlichung auf RTL 2U bisschen aufgegriffen, diskutiert, ProSieben Max auch mit ins Boot geholt. Also recht spannend, wenn ihr da reinhören mögt, gerne mal reinhören. Ja, einer unserer qualitativ hochwertigsten Podcasts aller Zeiten, würde ich sagen. Der beste aller Zeiten. Ja, subjektiv. aber sicher nicht zu verachten, die Aussage. Kommt bestimmt hin. Alle, die auch nur ein bisschen interessiert sind an RTL 2U oder aber an Conan im TV beziehungsweise Conan Online, der sollte unbedingt mal reinhören. Wir haben uns sehr gut amüsiert, aber auch sehr gut gefachsimpelt über die Vergangenheit, über die Gegenwart und über die mögliche oder auch unmögliche Zukunft. Ich denke, hörenswert. Bitte reinhören. Ja, und wir werden auch gleich weiterhin über das Thema sprechen, denn bei RTL 2U hat sich auch nach dem Podcast noch einiges getan. Zunächst möchte ich allerdings auf ein anderes Thema überspringen, was auch mit dem Anime in Deutschland zu tun hat. Aber nicht mit dem Fernsehmarkt, sondern mehr mit dem DVD- und Blu-ray-Markt. Und zwar läuft ja aktuell die Veröffentlichung von Magic Kaito Kid the Phantom Thief bei Kase auf DVD und Blu-ray. Und da sollte eigentlich am 27. Mai 2016 die vierte Volume erscheinen, die Abschlussvolume. Die wurde jetzt verschoben auf den 27. Juni, also um einen ganzen Monat. Dafür soll allerdings die letzte Volume auch ein Special enthalten, ein Synchron-Special, wo man Einblicke bekommt in die Synchronarbeiten, soweit ich das verstanden habe bisher. Ja, und dann wird halt in der vierten Volume die ganze Serie abgeschlossen, am 27. Juni. Ja, also ich finde, tolle Sache. Allerdings, das hätte man auch in die erste Volume packen müssen einfach. Also, man kauft die erste Volume, merkt, oh, also irgendwie sind ja ein paar Sprecher anders oder so. Dann hätte man sie auch gleich vorstellen müssen. Hey, ihr denkt vielleicht, was auch immer, aber hört euch mal das Special an, schaut mal das Special rein, dann vielleicht mögt ihr es ja dann. Vielleicht wussten sie ja bei der ersten Volume noch nicht, dass die Synchronarbeiten so schlecht ankommen und haben gedacht, die wären ganz gut, aber dann... Ja, Philipp hat schon was angesprochen, was ich jetzt durch die Sonnenblume des Höllenfeuers sagen wollte. Das Inferno, Entschuldigung. Aber ja, die Synchronarbeiten kamen nicht überall gut an. Selbst Julia Agesh kam mir ein bisschen zu gewitzt vor, zu... Ja, wir werden darüber nochmal separat sprechen in einem Podcast über alle vier Volumes alles zusammen. Da kannst du deine Meinung noch aufheben und noch ein bisschen beschönigende Worte finden, Kevin. Dann geht's los. Ja, die Abschlussvolume jetzt ein bisschen später. Wer die Folgen eigentlich schon sehen will, kann das schon tun, nämlich auf Anime On Demand. Gibt es die ganzen, alle 12 Folgen schon zum Anschauen, ohne Synchron-Special dann aber. Und alle 12 Folgen, wie gehabt, für 99 Cent zum Leihen für 48 Stunden und zum Kauf für 2,99 € pro Folge, dann für die Ewigkeit, bis Anime On Demand offline geht, was hoffentlich nicht so schnell sein wird. Ja. Wie immer tolle Preise. Wer immer noch einmal, ja. Auch in HD, also in Blu-ray-Format, also alles dort verfügbar, wenn man HD-fähigen Laptop, Computer, Fernseher, was auch immer hat, womit man. Man kann ja mittlerweile Anime On Demand auch auf der PlayStation 4, Xbox One und Wii U schauen, wie ich gelesen hatte. Also wer das. Und auf dem Smartphone? Ja, da natürlich schon ein bisschen länger. Und ein HTML5-Player, aber das ist auch schon ein anderes Thema. Ja. Ja, ich habe ja schon die Sonnenblumen erwähnt, des Infernos. Ich würde sagen, da knüpfen wir gleich mal an. Nämlich hat Kase den 19. Film, die Sonnenblumen des Infernos, angekündigt. Mal wieder für den Herbst 2016. Also nicht mal wieder für Herbst 2016, sondern mal wieder für den Herbst. Ja, genau. Nur eben dieses Jahr für 2016. Das ist ja mal wieder einer der erfolgreichsten Conan-Filme aller Zeiten, zumindest bisher gewesen, wie immer getoppt vom Nachfolger, das ja schon seit einiger Zeit immer wieder so abläuft. Mhm. Neuer Film, neuer Rekord, neuer Film, neuer Rekord. Macht auch gar nichts. Ich finde nämlich Boca no Himawari, Sunflowers of Inferno. Danke, Philipp. kann man ruhig ansehen, also den Trailer. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Trailer, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und klar, mittlerweile wünscht sich natürlich jeder den 20. Film hier in Deutschland, aber ich glaube, da haben wir auch einen schönen Leckerbissen, auf den auch ich mich persönlich freue. Worauf ich mich auch freue, Tobias Müller hat uns schon exklusiv mitgeteilt, conanews.org dass er auf jeden Fall für den Film verpflichtet wurde, verfügbar ist, und demnach Shinichi Kudo und Conan Enogawa seine Stimme definitiv leihen wird. Ja, der Film soll ja auch schon vorab ein paar Tage vorher oder ein paar Wochen, Monate vorher auf Anime On Demand veröffentlicht werden. Zumindest ließ Kase das so andeuten. Da bin ich auch gespannt, was es damit auf sich hat. Ich hatte im letzten Jahr schon betont, dass es doch eigentlich strategisch klug wäre, den Film vorab bei Anime On Demand zur Verfügung zu stellen, damit sich eifrige Fans den Film ausleihen oder kaufen. Ich meine, 2,99 fürs Leihen. Und 7,99 fürs Kaufen. Ich meine, ja. Also leihen 48 Stunden, kaufen für die Ewigkeit, wie gesagt. Bis Anime On Demand pleite ist. Ja, was man nicht hoffen wollen. Was kauft. Dann ist auch Kase pleite, schätzungsweise. Na, nicht immer. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Film 19, worum es da geht. Es geht um Kaito Kid, der wieder mal etwas klauen will, von Jirokichi Suzuki, der auch mit dabei ist. Der lässt ein Gemälde da irgendwie ausstellen. Das wird dann geklaut mit Flugzeugen. Und hast du nicht gesehen. Also Kaito Kid ist mit dabei, Jirokichi ist mit dabei, Jinzo Nakamori, nicht Nakamura, Nakamori ist mit dabei. Und es geht runter und drüber, Conan ist mit dabei. Vielleicht auch Shinichi. Oh, natürlich nicht. Oh. Ja, man weiß es nicht. Also, es stand in der Beschreibung des Newsletter. Irgendwo habe ich es auch gelesen am Ende. Tja. Dass plötzlich Kaito Kid sich Shinichi Kudo gegenüber sieht. Ja, außer natürlich, dass der Trailer-Inhalt nicht unbedingt Filminhalt ist. Das sollte man sich immer vergewissern. Das muss nicht immer sein, richtig. Richtig, und da sie bei Film 20 20 Minuten rausgeschnitten haben aus der Kinofassung. Inwiefern? Es wurde hinterher in Japan ein Director's Cut veröffentlicht von Film 19. Auf der DVD dann enthalten, oder wie? Ja. Oh. Da sind 20 Minuten mehr drauf. Und ich frage mich, welche Version zu uns kommt. Die Kinofassung dann dementsprechend oder die Extended-Version? Das gilt es herauszufinden in einem Jahr. Wenn, dann schon möchte man ja alles haben, ne? Ja, hoffentlich beides, aber dann muss natürlich beides auswählen können. Also nicht, dass man einfach nur die längere Version schauen kann. Das wäre ja irgendwie Quatsch. Also ich würde auch gerne die Kinofassung sehen wollen. Nicht nur die längere Version. Aber werden wir dann ja sehen, was zu uns kommt. Kase wird er sicherlich im Vertragspoker das auch mit einbeziehen. Denke ich mal stark. Das erinnert mich gerade an den Schum des Money, um das mal einzuwerfen. Da gibt es so eine extra-large-Version. Ja, vielleicht kenne ich ein bisschen aus. Ein bisschen länger. Ja, so 20 Minuten oder so tatsächlich auch. Soweit ich weiß, kenne ich nur die. Also die normale habe ich nie gesehen. Die war wohl im Kino, ja, vielleicht. Aber danach gab es noch extra large. Auch im Fernsehen bei ProSieben, meine ich, läuft immer die extra large Version. Ja, DVDs meine ich auch nur extra large. Ein guter Film übrigens. You don't have to let... Ist nicht gut gealtert. Ich möchte ja noch was zum Film 19 sagen, mal wieder zum Thema zurückzukommen, und zwar zum Titel, der jetzt ja mit Die Sonnenblumen des Infernos bekannt gegeben wurde. Scheint auch der endgültige Titel zu sein. Ach, man weiß noch nicht genau, aber so wie es aussieht, ist es der endgültige Titel. Für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da ich immer Die Sonnenblumen der Hölle oder des Höllenfeuers gelesen hatte. Mhm. Die Sonnenblumen des Infernos klingt vielleicht ein bisschen dramatischer, ein bisschen... Findest du? Ja. Also ich finde, Höllenfeuer klingt vielleicht nicht irgendwie ab 18 oder so. Klingt so ein bisschen aggressiv, finde ich. Ja. Inferno, das ist nicht... Das verbrennt irgendwie. Ist nicht so höllenmäßig. Nee. Kein so Hölle, ohne Teufel. Kein höllisches Spektakel, ja. Sondern so ein infernales... Ohne Leichen, ne? Ja. Da hat wohl jemand kein Diablo gespielt. Diablo? Ja. Da kommt man nicht umher, das Inferno immer mit der Hölle zu verbinden. Nun ja. Ja, die Sonnenblumen ist ja eigentlich, es bedeutet ja eigentlich beides das Gleiche. Von daher. Ja, aber ich finde, ja, es wenn liest ich den sich völlig Titel anders. Höre, Die Sonnenblumen des Höllenfeuers, bin ich eher auf den Film gespannt, als wenn ich höre Die Sonnenblumen des Infernos. Aber Die Sonnenblumen des Höllenfeuers klingt so ein bisschen... Lang. So ein bisschen holprig in der Aussprache, finde ich. Und wir hatten ja mit Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension schon einen ellenlangen Titel... Ja. Vielleicht wollte Kase da wieder ein bisschen, ich meine, die Viertelstunde der Stille war ja auch schon länger, als man meinen könnte mit die 15 Minuten der Stille, hätte es ja auch heißen können. Naja, okay. Der 11. Stürmer war hingegen ziemlich kurz. Mal sehen, was dann bei Film 20 rauskommt. Ich hatte noch kürzer, aber nur noch das 14. Ziel, ne? Ja, kann gut sein. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich schon. AS? Ja, ist auch egal. Ach so, okay. Kannst du bei Twitter nachgucken, ob das in die 140 Zeichen reinpasst. Ja, genau. Gut, machen wir weiter mit unserer Exklusivmeldung. Detective Conan bald wieder bei RTL 2 bzw. RTL 2U. Da hatten wir auch schon im speziellen Themenpodcast drüber berichtet. Detective Conan bei RTL 2, der Conan-Cast Nummer 94. Da möchten wir jetzt nicht noch genauer darauf eingehen, was es denn damit auf sich hat. Also ganz kurz denke ich, wir hatten eine vertrauliche Quelle, eine sehr vertrauliche und sehr gute Quelle, der man auch eigentlich sehr vertrauen kann, sehr vertrauenswürdige Quelle, die hat uns zugespielt, dass Conan wohl wieder von RTL 2 lizenziert werden soll, offenbar online gezeigt werden soll, was dann zu RTL 2U geführt hat, wo es dann bisher eine kleine Absage gab, denn dann kam nämlich ein, ich nenne es jetzt mal Gerücht auf, dass tatsächlich Conan bei RTL 2U laufen soll, nicht jetzt, aber später, durch einen Rocket Beans Mitarbeiter, Forum, Twitch, Moderator, Admin und Community Moderator. Ja, irgendwas, was man sich in den Lebenslauf schreiben kann. Jedenfalls hat dieser Typ das dann im Twitch-Chat gesagt. Und kurz vorher war ja Rocket Beans TV noch sehr vertrauenswürdig gewesen, als es um Dragon Ball ging bei RTL 2U. Denn das wusste vorher niemand, aus der Rocket Beans TV, weshalb man hier wieder auf eine Glaubwürdigkeit hoffte, jedoch enttäuscht wurde. Vielen Dank, wie auch immer er heißt. Ja, ist natürlich schade, dass jetzt Detective Conde irgendwie rausgepurzelt ist. Ich glaube, da haben sich die Gerüchte ein bisschen selbst hochgespielt, hochgeschaukelt. Also es kamen ja immer Gerüchte auf hier und dann wurden die da zitiert, hier zitiert. Da ist irgendwann ein Kreislauf entstanden. So denke ich das jedenfalls. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass dieser Community-Admin das irgendwie Anime-RTL2U gegoogelt hat und vielleicht dann sogar auf Con-News gelandet ist und das Gerücht gelesen hat. Und einfach gesagt hat, ja, soll auch laufen. Ja, kann natürlich sein. Ja, ja. Connews.org, kann ich nur empfehlen. Gute Seite. Jedenfalls also, um nochmal den Conncast, den wir gemacht haben, den Themenpodcast, zu vervollständigen. Also RTL 2U ist ja gestartet mit unter anderem 3 Anime-Serien, Dragon Ball, One Piece und Digimon Fusion. Und Neumantanta oder ja, irgendwie noch eine weitere Serie, der Name ich jetzt auch gar nicht kenne. Ich glaube, Danmachi oder ja, so. Ja, genau. Danmachi. Ganz neu. Und dann ziemlich neu. Die läuft aber schon seit ein paar Monaten bei Clipfish und wird jetzt auch bei RTL 2U ausgestrahlt. Ach so. Also, so ist das dort zu bewerten. Also, jedenfalls, ich hatte auch ein Interview gelesen, dass das Programm bei RTL 2U noch nicht komplett fix ist. Von daher mal sehen, wie das sich in den nächsten Monaten und Wochen entwickelt. Muss man dann sehen. Detective Conan scheint auf jeden Fall momentan nicht auf der Liste zu sein. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn sich da etwas ändern sollte. Ja. Ansonsten auch gerne noch den letzten Podcast. Wie gesagt, reinhören. Also ihr müsst den Podcast hören, den Themenpodcast. Ja, der beste aller Zeiten. Naja, kann man so sagen. Der beste. Ja, natürlich. Das Beste oder gar nichts. Das ist das Beste, was mir hier passiert. Ach so. Genau das. War das ein Conan-Opening? Ja, so ähnlich. Ja. Ja, also dort auf jeden Fall reinhören. Vielleicht auch läuft Detective Conan bald ProSiebenMax. Wir hatten euch auf dem Laufenden. Clipfish, alles Mögliche. Viva, Super RTL, ja, ZDF, was auch immer. ZDF. Die ZDF Anime Night, wer kennt sie nicht? Da lief ja auch mal Summer Wars. Guter Film übrigens. Ja, Filme sind ja nichts Ungewöhnliches auf solchen Sendern. Also hin und wieder mal, aber Serien, Anime-Serien ist schon lange her, dass dort irgendwas mal lief, wenn überhaupt mal irgendwas lief. Meine. Naja, auf jeden Fall RTL 2U ist gestartet. Gerne mal reinschauen auch dort. Also finde ich sehr gut. Sehr gute Seite. Scheint auch gut anzukommen. Wobei natürlich der allgemeine RTL 2 Hass noch unter den Fans so verbreitet ist, was ich so mitbekommen hatte. Auch als jetzt dann Machi angekündigt wurde, alle sofort, die können ja gar nichts. Naja, also erstmal abwarten würde ich sagen, wie das ja, läuft. Was geschnitten ist. Also nicht erst den typisch Deutschen raushängen lassen. Erstmal gucken, was überhaupt angeboten wird, ne? Würde ich mal sagen. Mhm. Wobei, wir hatten ja über Zugänglichkeit und Komfortabilität geredet bei einem Online-Angebot. Sehr komfortabel. Ich habe die Mediathek bei RTL 2U, als ich mir da Rocket Beans Sachen angeguckt habe. Also ich finde schon, wie die Werbung machen und so, ist schon ein bisschen penetrant. Also das ist nicht, also ich bin nicht sonderlich zufrieden damit. Mhm. Aber es ist kostenlos. Aber man muss sich nicht anmelden. Ja, gar nicht. Also von daher. Genau, so wollt ihr es alle immer. Ohne anmelden, ja, klicken, fertig. Gut. Und das passt auch wieder nicht. Also. Oh. Man kann es. Es gibt immer. Wir hätten gestern gerne, wir wissen es selber nicht. Ja. Man muss. Immerhin bin ich nicht so dreist und beschwer mich darüber, dass Adblock automatisch man nicht mit Adblock gucken kann. Da habe ich nämlich auch Leute gesehen. Also ist der Bildschirm so klein. Ja, also kann man aber nicht. Aber darüber beschweren sich auch Leute. Also darüber beschwere ich mich nicht, ne? Tu mich nicht in einen Kessel mit denen. Also, hab ich nicht. Nein. Also ich finde es auch okay, dass Adblock nicht erlaubt ist. Also irgendwie müssen sie ja Werbeeinnahmen generieren. Und wenn das wenigstens schon kostenlos ist, dann kann man auch die 30 Sekunden Werbung ertragen vor, oder wie viel ist es ja ungefähr, ne? Vor einer halbstündigen Serie. Finde ich ja vollkommen okay. Also da kann man meiner Meinung nach nicht meckern. Ich meckere auch nicht. Nur ein bisschen. Ich finde, man sollte es mal positiv sehen, dass es wieder aufwärts geht im Anime. Mit Animes in Deutschland. Ja. Ja, und wir haben jetzt auch neben ProSiebenMax, mit ProSiebenMax und RTL 2U auch 2 Konkurrenten. Das heißt, Konkurrenzkampf ist ja immer gut. Konkurrenz belebt das Geschäft oder die Konkurrenz schläft nicht, wie bei die Conan-Folge. Ja, also von daher sehr gut, dass es hier jetzt 2 Player gibt im Anime-Fernsehmarkt. Mal gucken, was sich da entwickelt. Der DVD-Markt wird ja auch momentan größer, was ich so empfinde. Offenbar, ja. Demnach alles positive Entwicklung, die man so sehen kann. Cars, er haut ja alles raus. Vor allem Digimon DVDs mit kaputten Bilddateien. Ja, das ist was anderes. Ach so. Zum Glück läuft die Freundin da ja nicht, wie wir auch schon mal berichtet hatten. Also RTL 2U, gerne mal reinschauen unter u.rtl2.com.de. www.spoilerfreizone.de wahrscheinlich. Dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone, weil der Manga in Deutschland heute leider ausfällt. Da gab es von Egmont Manga leider nichts. Diesmal, auch wir hatten sonst nichts. Aber nächstes Mal bestimmt wieder, ich bin ganz sicher. Dann spoilerfreie Zone, da haben wir etwas Neues zum Opening 43. Sekai wa Anata no Iro ni Naru von Bees. Mal wieder ein neues Opening. Und das ist doch recht schön geworden, oder nicht? Was sagt ihr? Also es ist, ich finde es ein sehr schönes Opening. Es ist sehr stark auf den aktuellen 20. Film ausgerichtet, wie eigentlich momentan alles, was Conan angeht. Ist ja verständlich. Also ich glaube, in jeder Show on Sunday sind gefühlt nach der Conan-Kapitel 5 Werbeseiten für den Film und ein anderes zum 20. Jubiläum. Also das Opening steht dementsprechend auch ganz in dem Zeichen. Der Song ist ein bisschen langsam, auch der Titelsong vom 20. Film. Boah. Wie schon Don't Wanna Lie beim 15. Geniales Lied. Herrlich gut. Ja, ganz toll das Lied. Ja, super. Auch die Animation, ne? Bei Don't Wanna Lie oder bei diesem? Ja, bei Don't Wanna Lie. Und bei diesem jetzt? Also bei diesem jetzt sind die Animationen ganz großartig. Da haben sie einiges an das Budget, was sie bei Honey gespart haben, wo sie Conan 90 Sekunden lang auf dem Felsen zeigen, eine Kamerafahrt machen, haben sie alles in dieses Opening gepackt. Die wussten schon, dass sie ordentlich fürs 20. Jubiläum was da raushauen müssen. Die haben 5 Openings gespart und jetzt einmal ein gutes rauszuhauen, ne? Naja. Ja, finde ich auch. Also muss ich sagen, also es gefällt mir auch sehr gut, dass man jetzt mal wieder ein bisschen mehr Charaktere sieht, auch mal wieder die Organisation und Zera und die Polizisten und so. Das war ja im Opening davor ein bisschen rar an Charakteren gesät. Und ja, von daher finde ich es schön, dass man mal wieder ein paar mehr Gesichter sieht und das Lied gefällt mir auch, also Bees macht ja generell gute Lieder, sag ich mal, also ist ja bei Conan gut mit dabei im Opening und im Ending-Bereich und definitiv. Ich finde auch jetzt, haben wir wieder was Tolles sozusagen für die Augen, für die Ohren bekommen. Ja, was mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, kann man positiv und negativ sehen, also so negativ ist auch nicht, aber als Opening für eine Serie fand ich es dann schon so ein bisschen, naja, eher unpassend, dass es halt so speziell auf den Film gerichtet war. Ich habe jetzt beim ersten Ansehen gedacht, eher irgendwie gucke ich jetzt gerade einen Trailer für den 20. Film oder gucke ich ein Opening? Du guckst ein Opening, um das noch aufzuklären. Ach so, okay. Das ist aber, habe ich das Gefühl, bei den meisten Conan-Openings so, dass die sehr actionorientiert sind, weil sie halt dynamisch sein müssen und das ist halt eine Detektivshow, die eher langsames Tempo hat. Deswegen ist das immer so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich fand es schon langsamer als normale Openings, aber ich fand es okay. Also ich fand nicht so unterdurchschnittlich wie irgendwelche Maikuraki-Endings, die wirklich langsam sind. Sehr langsam. So Your Best Friend oder so. Also das ging als Opening gar nicht. Ne, das war wie ein Ending. Ja, aber ja, es war ein Ending, aber das als Opening ging ja halt überhaupt nicht und da war das aktuell, was wir jetzt haben, Sekai no irgendwas. Anato, Iro ni Naru. Ja, genau, das war okay, also ich fand es nicht schlecht. Was mich ein bisschen gestört hat bei den Animationen, war, dass man meiner Meinung nach ein bisschen verkrampft versucht hat, alle Charaktere unterzubringen. Das waren ja wirklich alle da, die man irgendwie hat und das war mir ein bisschen zu viel. Ansonsten aber kann ich überhaupt nicht meckern. Nur halt ein bisschen, also schon auf hohem Niveau gemeckert hier, dass zu viele Charaktere drin sind. Normalerweise beschwere ich mich, dass zu wenig drin sind. Ja, die hören wohl den Conan-Cast. Ja, gut. Sie haben halt auch relativ schnell alle Charaktere eingeblendet. Also Sera und das Mädchen waren ja wirklich zack und weg waren sie. Also wenn man die ein bisschen genauer betrachten müsste, dann muss man schon auf Pause drücken. Beim Opening im Fernsehen. Ja. Ja, wir können es natürlich, aber die Japaner ja nicht. Aber es gibt Fernsehen, wo man das machen kann. Also stimmt, mittlerweile ist die Technik so weit fortgeschritten. Wie ist der Fernseher U oder Wu oder was? Ja, Conan vs. Wu. 1 und 2, die zwei Spots da. Ja, dann später auf der DVD, die wir vielleicht auch irgendwann mal kriegen. Zu den Folgen? Naja, das kann noch ein bisschen dauern. Bis wir die DVD zu Folge 817 haben, haben wir den 800. Conan-Cast. Yay! Also, ja, ob das noch yay ist, wenn ich hier alt und grau den Cast aufnehme. Naja. Und wieder keine neuen Folgen. Scheiße, also ich meine, schon der 20. Sprecher von Ayumi, weil alle zu alt wurden und nicht mehr mitsprechen konnten. 19 sind ja tot. Tot? Na, okay, das lacht man nicht drüber. Nein. Gut, dann sind wir auch schon durch mit der spoilerfreien Zone. Ich bedanke mich bei Kevin, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Was machst du jetzt, RTL 2 U schauen? Nö, Haare schneiden lassen. Ach so. Und dabei RTL 2 in dem Fall. Ja, und da. In dem Salon von, wo auch Erin Kisaki mal war, oder nicht? Erin Kisaki, ja, ja. Der Fall mit nur dem. Wurden die nicht dann auch, dann, die war auch Mörderin, oder? Erin Kisaki? Ja, ja. Nee, nein, die Friseurin. Die Friseurin, ja, mit die dem Drehstuhl war das doch irgendwas, ja. Genau. Und von dem kam ja auch Schliche. Und die hat so, was ist das für ein Kind? Und sie hat dann nicht Erin nur hergeholt, damit sie ihr ins Alibi dient, aber Erin kam dann auch auf die Schliche und ich muss los. Tschüss! Alles klar, viel Spaß! Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan ohne Kevin, aber dafür mit Lasse und Olli und mir, Philipp. Wir beginnen mit den Folgen 814 und 815, der Fall des verschlossenen Raums der Blockschauspielerin. Ein sehr langer Titel. Worum geht es denn da, Lasse? Ja, in diesem Manga-Fall aus Band 87 geht es um Conan und die Detective Boys, die in einem Hotel bei einem Kuchenbuffet mitmachen, das der Professor bei einer Tombola gewonnen hat. Toll. Dabei treffen sie auf zwei Blockschauspielerinnen, die dort gerade sind, weil sie eine Serie drehen wollen. Und die beiden sind auch auf dem Bildschirm in einer Reality-TV, die Heilbarer ganz toll findet, über hinterhältige Hausfrauen, spielen die beiden Hauptrollen, sind quasi Rivalinnen. Zudem treffen sie auch noch auf Sakurako Yonehara, die Haushälterin aus dem optischen Illusionsfall und dem Fall, wo Shukichi Haneda das erste Mal auftritt. Die ist jetzt auch wieder dabei und arbeitet als Assistentin von einer der beiden Schauspielerinnen. Die beiden liegen so ein bisschen im Clinch und betteln sich quasi darüber, dass sie immer auf ihren Blogs Fotos und Gemeinheiten gegeneinander posten. Daher der Titel, sie kommen nämlich aus dieser Blogosphäre. Tatsächlich haben wir mal 1994 mit Faxmaschinen angefangen und jetzt Schauspielerinnen, die über ihre Blogs berühmt geworden sind. Immer wieder toll, der Zeitunterschied. Währenddessen machen sich Conan noch so ein bisschen Sorgen um Hiro Kuro da, der ja mal in Folge 810 bis 812 vorgekommen ist und bespricht das mit Haibara, aber nur so am Rande. Und dann kommt es, wie es kommen muss, die Schauspielerin, die böse tut und die andere richtig hart basht, wird ermordet aufgefunden, mit einem Kopf, der auch eingebasht wurde. Haha. Conan macht sich daran, den Fall zu lösen und wir haben wie immer nur eine Verdächtige, nämlich die andere Schauspielerin, was heißt wie immer, wie öfters mal, nur eine Verdächtige, nämlich die andere Schauspielerin, aber wie hat sie es gemacht? Tja. Zur Lösung des Falls kann man vielleicht sagen, wenn ihr es selber rausfinden wollt, achtet auf den Hubschrauber und denkt daran, was Reiskocher so alles können. Das ist nämlich ein sehr wichtiges Element in diesem Fall. Ich fand die Umsetzung dieses Manga-Falls okay. Es war sowieso nie der stärkste Manga-Fall, deswegen habe ich mich jetzt auch nicht so sehr auf die Folge gefreut. Aber sie war ganz nett umgesetzt von den Animationen her, obwohl ich mit den Animationen im Allgemeinen ja auch, hat man vielleicht in den letzten Folgen des Conan-Casts immer wieder gemerkt, so ein bisschen hadere. Aber ansonsten gute Umsetzung, haben noch eine schöne kleine Szene am Anfang hinzugefügt, die nicht im Manga war, wo Agasa die Tombola gewinnt für das Kuchenbuffet, obwohl er eigentlich zum Steak essen wollte und da war er ganz enttäuscht. Boah, sagen wir mal, schwacher Manga von Umsetzung, ganz nett. 3,5 von 5 Kuchenstücken. Ja, würde ich auch so sehen, also der Fall an sich ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich habe das Gefühl, wir besprechen den jetzt hier schon zum 10. Mal, weil er schon in Band 86 oder 87 drin war. Irgendwo war der auf jeden Fall schon mal enthalten. 87. Auch schon im japanischen Manga war der gerade, er ist jetzt hier nochmal, da nochmal. Also ist natürlich sehr innovativ, auch wie der Trick denn aufgemacht ist. Also ich denke so 3 bis 4, wobei, ja, ich vergebe ungern halbe. Von daher, ich bleib mal bei 3 Selfie-Sticks. Ja, also ich kannte ja die Episode quasi durch den Manga auch schon, war ja diesmal Premiere für uns. Wir hatten ja den Manga-Band vorher schon, also zumindest den Einstieg. Von daher war ich recht überrascht, als die Episode anfing, dass wir da mit Professor Agasa und Ai auf dieser Straße bei der Lostrommel sind Und ich dachte erst, Moment mal, wo war das im Manga? Das kam da gar nicht vor und das kam auch wirklich nicht vor. Und deswegen fand ich das Element recht gut gelungen, sozusagen, dass man halt nochmal gezeigt hat, wie die halt da hingekommen sind. Haben sie ja im Manga auch gesagt, aber für ein Anime hat das ja mal ein paar gute Minuten dann halt so gebracht. Und ja, ansonsten haben wir ja schon alles ausführlich gehört, entweder eben gerade oder in dem entsprechenden Cast zum Band. Ja, und von daher gehe ich auch ganz schnell zu meiner Bewertung über und gebe auch durchschnittlich 3 von 5 Kuchenstückchen. Gut, dann machen wir direkt weiter mit der Episode 816, der enttäuschende und freundliche Alien. Mal wieder eine Alien-Folge nach dem letzten Alien-Fall mit dem UFO da. Weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, in den 500er-Folgen oder so, also schon ein bisschen her. Nee, 600er, am Ende der 600er, kurz vor Mystery Train. Ah, okay. Da weiß Lasse mehr. Ja, jetzt mal wieder ein Fall mit einem Alien und worum es geht. Ja, es geht direkt mit dem Alien los, der hinter einer Wand auftaucht und zwei Mädchen, sag ich mal, erschreckt, die auf der Straße unterwegs sind. Als sie sich dann von ihrem Schock erholt haben, die beiden Mädchen, laufen direkt zum Alien hin, machen dann Selfies mit dem. Ich meine, naja, okay, kann man ja machen. Naja, bald darauf ist es wie auch in der üblichen Filler-Folge, wie es halt sein muss. Jemand fällt eine Treppe runter, stirbt. Obwohl, stirbt er wirklich? Ich glaube, ja. Ja, rennen. Oben hören sie irgendwie einen Schrei oder so. Oh mein Gott, da ist ein Alien und daraufhin fällt der Typ die Treppe runter. Ja, und kurz darauf wird dann auch schon der Alien verdächtigt, der den Mord begangen zu haben. Naja, dann wird halt ermittelt. Alle möglichen Personen werden zu Hause besucht, Indizien sichergestellt und so weiter und so fort. Also für mich war die Folge sehr, sehr enttäuschend mit dem Alien. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, auch dass man die Alien-Thematik ein bisschen besser aufzieht. In diesem Fall war es ja so, der Alien war einfach da, also der vermeintliche Alien ist aufgetaucht, wurde dann aber direkt schon am Anfang enttarnt, dass es gar kein Alien ist, sondern dahinter ein Mann sich verbirgt, ein Arbeitsloser, der halt irgendwie hobbymäßig sich als Alien verkleidet. Fand ich sehr, sehr schwach in dem Zusammenhang. Hätte man deutlich besser machen können, auch dass die Personen am Anfang direkt Selfies mit dem Alien machen. Also ich meine, mein Gott, also war nicht wirklich gut, also typischer Fillerfall, die Leichen fallen vom Himmel. Ja, 2 von 5 Aliens sind, glaube ich, schon sehr gut für diese Folge. Also würde ich nicht nochmal schauen. Das war irgendwie überhaupt nicht meins. Ja, kann ich mich anschließen. Also mein Fall war das auch nicht. Also ich fand ihn auch eher wenig unterhaltsam, bis, na, gar nicht, will ich nicht sagen. Also sage ich es nicht. und vergebe dann auch in meine Bewertung mit 2 von 5 Steintreppen, weil, ja, hatte ich eigentlich mir auch mehr drunter vorgestellt und, ja, aber im Prinzip war es halt wirklich, ja, irgendwie so richtig banal, so, ja, es ist nicht mal irgendwie ein Fall gewesen mit der Außerirdische könnten existieren, sondern es war einfach nur, oh mein Gott, es hat sich jemand vom Alien erschreckt und ist die Treppe runtergefallen. Es war ein Unfall, wir befragen ein paar Leute. Also ja, war nicht groß spannend mit anzusehen. Ist so eine Folge, kann man sich einmal angucken, aber muss man dann auch nicht unbedingt nochmal machen. Also nach dem Motto außerirdisch existieren, das wäre dann wahrscheinlich eher ein Fall für Heiji gewesen, aber Heiji und Filler-Episoden sind sicher nicht ganz so grün. Ja, ich hatte auf Chiba gehofft, aber auch so blieb fern. Und Naiko Mieke, ne? Und oh Gott, hör mir auf, ja. Ja, langweilig, 1 von 5, nur enttäuschende und nicht freundliche Aliens. Also statt Chiba, um das mal zu sagen, sind ja die Detective Boys mit dabei, die ermitteln hier in diesem Fall, also. Meine Güte, langweilige Filme mit den Detective Boys, das, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in Detective Con. Wir finden Detective Con ja alle richtig toll, aber wirklich schlechte Filme mit den Detective Boys, das ist doch wirklich, also, das ist doch der Tiefpunkt von allem. Tja, sehr eine Zeit, ist Lebenszeit, ja. Ja, okay, ja, also schaut die Folge nicht an, nicht anschauen, bloß nicht. Ne, guckt euch doch nochmal das mit dem träumerischen Mädchen, das wäre viel. Ja, wir machen einfach eine Hitliste der schlechtesten Conan-Folgen überhaupt. Und dann werden wir mal auflisten, das wäre ein Themenpodcast überhaupt und mal. Und darüber machen wir dann einen Live-Kommentar. Oh Gott, bloß nicht. Seht ihr mal, was da jetzt Tolles passiert. 5 Detektiv-Conan-Filler, auf die ihr euch bei RTL 2 Juli freuen könnt. Das ist der neue. Einfach auf alle Filler-Folgen können wir uns nicht freuen, weil keine kommen. Nein! Ja, machen wir schnell weiter, um das zu vergessen. Am 14. Mai lief die verschwundene Verlobte Folge 817 im japanischen Fernsehen und dazu weiß Olli ein bisschen mehr. Ja, die Episode fängt ja mal wieder etwas anders an. Und zwar sind wir halt am Anfang in einem Park, wo eine ältere Dame einem Mann gegenüber sitzt. Die sitzen da halt am Tisch und die Dame ist am Stricken, der Mann am Bier trinken. Und ja, die sind ein bisschen in eine düstere Atmosphäre getaucht und man kriegt nur so Gesprächsfetzen mit und im Prinzip sagt dann, glaube ich, die Frau irgendwie sowas oder einer davon sagt dann, ja, wir müssen uns um sie kümmern, ja, keine Sorge, ich mach das schon, irgendwie so in der Richtung, also ganz mysteriös, dann beginnt das Opening und dann sind wir in der nächsten Szene dann halt in der Detektei Mori, wo Kogoro beauftragt wird von einem Mann, dass er seine Verlobte suchen sollte. Weil die ist halt verschwunden und ja, Kogoro soll halt ermitteln, weil ich glaube, die wollen, glaube ich, heiraten oder so, weiß nicht, auf jeden Fall ist die halt weg und Kogoro soll sie halt suchen. Und ja, da drängt sich einem als Zuschauer schon der erste Gedanke auf, oh, wir hatten ja diese mysteriöse Szene am Anfang, die wurde bestimmt von denen entführt. Naja, das gilt es jetzt herauszufinden und Kogoro und Conan und Ran ermitteln halt auch und sie gehen, glaube ich, auch zu dieser älteren Dame, weil das eine, ja, Bekannte von der Verlobten war oder die war halt irgendwie immer halt da und hat sich so ein bisschen um die gekümmert, ihr beim Einkaufen geholfen, so nette Sachen halt gemacht und ja, dann befragen die halt und die sagt dann, schickt die dann, glaube ich, nochmal zu einem anderen Menschen, die halt auch befragen, also sie gehen halt immer so ein bisschen hin und her und befragen halt die Leute und versuchen halt die Verlobte dann zu finden und ja, am Ende ist es dann doch recht spannend, muss ich sagen, also das ist dann, hatte schon mehr das mysteriöse Conan-Feeling als die letzte Episode. Ja, ich, gerade im Vergleich zur letzten Episode vielleicht bei mir deswegen auch ein bisschen besser angekommen noch, aber ich fand hier haben sie sich die Fillermacher mal wirklich ein bisschen Mühe gegeben, auch mal ein bisschen wegzukommen von den eher typischeren Fällen, die in Conan sind. Und gerade auch mit einem, weil diese typischen Conan-Fälle eignen sich ja nicht ganz so gut für einen einteiligen Filler, weil man ja in den 20 Minuten, die man hat, alles die Hinweise einbauen muss und es noch gleich auflösen muss. Deswegen kommt der Spannungsbogen ein bisschen zu kurz. Deswegen fällt ja auch meistens die Leiche direkt vor die Füße, sage ich mal, in der ersten Minute, damit man irgendwie direkt ermitteln kann und es losgeht mit dem Fall und man hat keinen Einstieg quasi bei den meisten Füllerfolgen. Das ist hier natürlich ein bisschen anders, ja. Ja, und hier haben sie mal wirklich, und hier haben sie ein bisschen was anderes gemacht und das ein bisschen anders aufgezogen, was mir ganz gut gefallen hat. Es war in Ordnung und hat auch, ich finde, das hat schon ein bisschen tragisches Ende. Was ich den Fillern auch nicht mehr so lange gesehen habe, dass die mal wirklich was gemacht haben, was ein bisschen aus dem Nichts kam und dann auch wirklich nicht der Standard ist. Und das ist eigentlich das Beste, was man über diese Folge sagen kann, würde ich sagen. Haha, toll. 3 von 5 auch. Ja, würde ich mich anschließen deiner Bewertung, Lasse. Ich gebe auch 3 von 5, keine Ahnung, was vergeben wir, 3 von 5 Ermittlungs- Fußwegstrapazen, weil sie ja wirklich viel in der Episode unterwegs sind und Leute befragen. Fand ich sehr schön mit dem Einstieg sozusagen und dann halt auch mit der nächsten Szene, wo sie dann eben genau diese Person befragen und da dachte ich schon, ja okay, dann müssen sie da das ja jetzt rausfinden, dass die da was mit zu tun hat und war dann halt doch überrascht, dass es dann doch weiterging und sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt hat und ja, hat mir Spaß gemacht, dann die Episode halt auch zu sehen. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit den kommenden Episoden, beziehungsweise die Episoden, die wir im nächsten News-Podcast besprechen werden. Ein paar liefen davon jetzt ja schon, unter anderem Kogoro, die Verfolgung des Zorns, Teil 1 und Teil 2. Die liefen am 21. und 28. Mai. Zudem lief auch schon die 7 Personen im Wartezimmer am 4. Juni. Die werden wir auch dann im kommenden News-Podcast besprechen. Genauso wie die Folge, die am 11. Juni erscheint, das Geheimnis des Baker-Tempels, auch eine Filler-Folge, also alles Filler-Folgen, die ich bisher genannt hatte hier. Aber danach geht es dann am 18. und 25. Juni weiter mit den Folgen 822 und 823, das Traumpaar unter Verdacht, Teil 1 und Teil 2. Und da bekommen wir dann endlich auch den Fall mit Yumi und Higo, den ich ja schon unter der Verfolgung des Zorns vermutet hatte, was allerdings nicht stimmte, Schande über mein Haupt. Ja, die kriegen wir dann jetzt endlich hier den Fall und dann haben wir den auch hinter uns, endlich. Der im deutschen Manga gerade der Cliffhanger von Band 87 zu 88 war. Ja, mal schauen, ob der wieder vorher abgeschlossen wird. Ja, übrigens erscheint dann ja der Band 88 erscheint ja in Deutschland, soweit ich weiß, am 1. Juli. Also knapp eine Woche danach, bevor danach neben der Fall aufgelöst wurde. Also recht zeitnah sind wir jetzt im Kampf deutscher Manga gegen japanische Anime. Kommt Band 88 auch noch, kommt der deutsche Anime noch raus, bevor der deutsche Band 88 kommt? Philipp, hast du da Informationen? Ja, RTL 2U hat da sich zu geäußert. Naja, haben sie leider nicht. Ach so. Aber hätte ich gerne, dass das passieren würde. Naja, schauen wir es halt auf Englisch bei Crunchyroll. Crunchyroll. Ja, interessanterweise haben sie mal wieder die Kapitel in unterschiedlicher Reihenfolge im Vergleich zum Manga gebracht. Das machen sie ja eigentlich nicht mehr so häufig heutzutage. Zum Glück. Indem sie den Kindergartenfall übersprungen haben aus Band 87. Was vermutlich daran liegt, dass der Anfang von dem Yuko-Higo-Fall eine Weiterführung ist vom Manga-Fall davor in Nagano. Nicht in Nagano, sondern der Blockschauspielerin-Fall. Ja. Das Ende vom Blockschauspielerin-Fall schließt ja eher an den Anfang von dem Yuko-Higo-Fall an, als von dem Kindergartenfall. Und ich weiß nicht. Letztes Jahr haben sie auch war umgedreht, nämlich da haben sie zuerst den Drachensteig-Fall vor Shinichis Aquarium-Fall gezeigt. Haben sie auch einen Fall umgedreht. Auch ein Shinichi-Fall, ja. Ja. Na, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auf ein besseres oder auf ein speziell angepasstes Opening und Ending warten, kann ich mir vorstellen. Das Ending haben wir ja schon die ganze Zeit. Stimmt. Aber deswegen, das ist ja quasi schon die Kindergartenfolge 0.5. Ja, ich wäre aber enttäuscht, wenn die jetzt den Fall gar nicht umsetzen als Anime. Also der muss kommen. Das kann nicht sein wie damals mit Kogoro auf der Flucht. Ja, also da gehe ich auch nicht von aus. Ja, also kommt hoffentlich noch. Ja gut, aber Kogoro auf der Flucht war ja schon was anderes als ein Fall mit so viel Backstory. Quatsch einfach. Ja. Das ist ja wirklich ein relevanter Fall auch für die Serie. Den braucht man ja eigentlich. Also den Kogoro-Fall. Nee, den Kindergarten-Fall. Ja, haben sich viele Fans gewünscht. Deswegen hat Goshu ihn gemacht. Ja, ich fand ihn auch wunderbar. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen im Manga. Sehr, sehr gut. Ich fand der Best im Jahr 2015 von den Kapiteln, die rausgekommen sind, die wenigen leider wegen Goshus Krankenhauspause. Aber ich fand 2015 der Shichiran-Fall war mein Lieblingsfall 2015. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass Gute wir den Wahl. Dann im Juli dann sehen werden. Bestimmt. Hoffen wir drauf. Wir bleiben für euch am Ball auf connennews.org und hier im Connencast, im News-Podcast, im Themen-Podcast oder was auch immer. Machen wir direkt weiter mit dem Manga in Japan. Da sind wieder ein paar neue Kapitel rausgekommen. 958 bis 960 sind veröffentlicht. Da geht es ja ganz aktuell weiter mit einem Fall um Heiji, beziehungsweise so aktuell ist das ja gar nicht. Es ging ja gerade die Thematik um die schwarze Organisation wieder ein bisschen los. Und dann kriegen wir jetzt Heiji vorgesetzt. Was hat es denn damit auf sich, Lasse? Ja, nachdem wir jetzt 13 Kapitel am Stück zum Mainplot relevante Kapitel haben, ist jetzt mal wieder ein eher nicht so relevanter Heiji-Fall dran. Nach dem Zombie-Fall in Band 88, den wir ja bald in Deutschland dann auch sehen werden, jetzt relativ schnell wieder noch ein Heiji-Fall. Diesmal geht's mal wieder um eine mythische Kreatur, nämlich die japanische Chimäre, die Nui. Oder Nui, oder wie auch immer man die aussprechen will. Also die japanische Chimäre, da wissen, also eine Kombination aus verschiedenen Tieren, hat zum Beispiel einen Schlangenschwanz und den Körper eines Marderhundes und den Kopf eines Tigers oder die Krallen eines Tigers. Der Bruder vom Kappa, kann man sagen, ja. Naja, es gibt ja gefühlt tausende Yokai in der japanischen Mythologie, deswegen werden wir doch noch ganz viele Heiji-Fälle haben. Ja, der Kamaitachi ist ja zum Beispiel auch ein Yokai. Jedenfalls, wir schließen tatsächlich am Anfang nochmal plotrelevant an, indem nämlich Ran und Sonoko Azusa befragen zu den Ereignissen im letzten Fall, dem Mord um Rokumichi Haru, den Rockmusiker. wo sie dann rausfinden, dass die Azusa, die da war, nicht die echte Azusa war und dass es irgendeine Betrügerin war. Und Bourbon sagt, ja, ich war auch ganz, ich hab's nicht erkannt. Ich wurde auch komplett getäuscht. Und Sonoko vermutet, dass die Azusa Kaito Kid war, die sie verführen wollte. Ah. Mhm. Gleich gefühlt eine Seite weiter beschuldigt sie dann Makoto, dass er irgendwie unschuldig ist, weil Azusa nämlich bevor der Detektiv einen dunkelhäutigen Jungen gesehen hat mit einem Mädchen. Und es ist aber Heiji und Kazuha, wie gesagt. Die beiden sind nach Tokio gekommen, weil Heiji in der Präfektur Shizuoka, die ja in der Nähe ist, einen Goldschatz finden soll. Von der Tokugawa-Dynastie. Da wurde er zu eingeladen und wollte gern Kogoro, Ran und Konnen mitnehmen. Wobei er natürlich nur Konnen mitnehmen will. Kogoro lehnt ab, weil er sagt, so ein berühmter Schatz muss dem Staat dann überstellt werden, da kriegt man kein Geld für. Da sagt Kogoro, nein, ohne mich. Ran hat eigentlich auch keine Lust, aber dann sagt Heiji, ja, Shinichi hat auch Interesse an versteckten Schätzen. Und da kommt Ran natürlich mit und Konnen auch. Scheinbar hat Heiji aber noch andere Intentionen für das Dorf. Jedenfalls errötet er so ganz leicht, als Konnen ihn dann nachfragt. Und Ran spricht auch später von einem Omen der Liebe, denn Heiji hat Kazuha extra eingeladen über die freien Tage. Sie kommen dann jedenfalls ins Dorf und treffen allerlei Personen, die auch beim Bergen des Goldschatzes helfen sollen. Neben dem Bürgermeister noch einen Archäologen, eine Schriftstellerin, einen Reporter und einen Historiker. Als sie dann beim Abendessen die Details dieser Ausgrabung besprechen, kommen sie auch auf ein Ereignis von vor 16 Jahren zu sprechen, als bei Ausgrabung ein Bergarbeiter verstorben ist, der von einem Erdrutsch erfasst wurde. Es war ein Ausländer namens Charles Abel und der hat kurz vor seinem Tod noch auf einen Zettel die drei Buchstaben Noé geschrieben, weswegen unter anderem der Reporter glaubt, dass es die mythische Kreatur ist, über die er einen Report schreiben will. Und prompt, als sie über so ein mystisches Thema sprechen, ertönt draußen der Schrei der Noé und versetzt alle in Angst und Schrecken. Wir gehen dann weiter im nächsten Kapitel 959, in dem aufgeklärt wird, naja, das ist gar nicht die Noé, sondern nur ein Vogel, der genauso heißt. Toll. Ja, sehr toll, finde ich auch. Jedenfalls verhalten sich alle Leute so ein bisschen verdächtig, die Situation ist angespannt, der Historiker keift so ein bisschen die Schriftstellerin an, weil sie halt Fiktion schreibt und keine richtige Literatur, wie er findet. Und sie gehen dann alle aber einigermaßen friedlich zu Bett und beschließen dann morgen, die Ausgrabungsstelle zu besuchen, um dann eben das Gold zu finden. Wobei der Bürgermeister das Gold eigentlich nicht haben will, sondern nur die Berühmtheit für das Dorf, da in letzter Zeit die Touristen fehlen. Als der Historiker allein zu seinem Zimmer geht, findet er unter dem Türspalt einen Zettel und in ihrem Zimmer finden Kazuha und Ran wiederum Notizbücher, die scheinbar von dem Bergarbeiter von vor 16 Jahren stammen, in dem er Schreiben geübt hat. Er hat Hiragana-Schreiben geübt, das war bestimmt nicht leicht. Muss ich auch üben, um ehrlich zu sein, ja. Also. Dann entdeckt Heiji ein merkwürdiges Licht von draußen und, oh, vor dem Gasthof ist ein Feuer ausgebrochen. Alle Leute rennen raus und was sehen sie auf der anderen Seite des Feuers? Es ist die Noé, ein riesiges Monster, das so groß ist wie ein Stockwerk vom Haus, was fürchterlich brüllt, ein Schild aus dem Boden reißt mit seinem Maul und dann wieder abhaut. Weil da sie nicht durchs Feuer gehen können, gehen Heiji und Konnen um das Haus rum, finden aber nur das Schild mit den Bissspuren. Und als sie dann in den Wald gehen, sehen sie erst Bluttropfen und dann den toten Historiker mit 4 Krallenhieben auf dem Rücken. Er ist tot. Damit kommen wir auch schon zur Mitte des Falles, so ziemlich in Kapitel 960, in dem ermittelt wird, wie das denn jetzt gewesen sein könnte. Heiji hat auch schon eine Theorie, nämlich einfach, dass nur ein Schnitt tödlich war und die anderen hinterher hinzugefügt wurden, damit es so aussieht, als hätte es die Nur gemacht. Denn wir wissen ja, Monster und Geister gibt es auf dieser Welt nicht. Das Feuer war wahrscheinlich auch ein Trick. Es riecht nämlich da stark nach Kerosin. Die Polizei in der Shizuoka-Präfektur übrigens dann Sango Yukumitsu, braucht noch ein bisschen, weil das Dorf ist ziemlich abgelegen, weil als Detektiv fährt man natürlich immer in ein sehr abgelegenes Dorf. Deswegen brauchen die ein bisschen, bis sie ankommen. Heiji verbannt jedenfalls erstmal alle, die er nicht kennt, auf ihre Zimmer und sagt, wenn ihr rauskommt, glaube ich, dass ihr der Täter seid, weil ich habe hier die Befehlsgewalt und konfisziert auch mal schön ihre Handys. Der Heiji Patriot Act ist also im vollen Gange und untersucht weiterhin mit Konnen den Fall. Konnen und Heiji bleiben draußen und beobachten von dort unten aus die Zimmer, damit sie auch sicher gehen, dass niemand rauskommt. Nur der Bürgermeister bleibt unten bei ihnen und will sie mit seinem Besen verteidigen. Toll. Ja, das ist super. Wer hat den Typen bloß gewählt? Na, bei so einem kleinen Dorf wahrscheinlich nur er selbst und seine Mutter. Und fragen dabei den Bürgermeister aus über die Verdächtigen des Falls und kriegen darüber noch einige Infos. Wir sehen dann den Bürgermeister unten bei Heiji und Conan, und die Schriftstellerin und der Reporter lehnen sich aus dem Fenster und unterhalten sich auch mit denen, unter anderem, weil sie sich beschweren, dass die hier unten eben zu laut sind. Und während halt alle drei Verdächtigen, drei von den vier übrigen Verdächtigen, im Blickfeld von Heiji und Conan sind, ertönt der Schrei der Niue erneut und danach der Schrei vom Archäologen, den sie nicht im Blick hatten, der einen Todesschrei von sich gibt, woraufhin Conan und Heiji zu seinem Zimmer rennen, doch es ist verschlossen und es gibt nur einen Zweitschlüssel. Das heißt, Mord in einem verschlossenen Raum, denn der Archäologe ist tot, hat scheinbar einen Schlangenbiss unterm Kinn. Und wir erinnern uns, die mystische Niue hat ja nicht nur Tigerklauen, mit denen sie den Historiker umgebracht hat, sondern hat auch einen Schlangenschwanz, mit dem sie dann dementsprechend den Archäologen umgebracht haben. Und damit haben wir jetzt nach drei Kapiteln zwei Tote. Dementsprechend ist der Fall nicht abgeschlossen, sondern noch im vollen Gange. Und wir gehen ins Kapitel 961. Sango Yokomitsu ist wieder da. Wieso wieder? Nach, also angekommen eher. Also ich meine im Manga allgemein. Ja. Nach vier Jahren ist er wieder da. Band 78 war sein letzter Auftritt nach dem Mystery Train, der Fall mit Conan im verschlossenen Raum mit Bourbon als Tenniscoach. Das war sein letzter Auftritt im Manga. Er ist wieder da und entwickelt sich schnell zu Yamamura 2.0, wie auch Heiji und Conan feststellen. Er glaubt fest an die neue Geschichte. Er glaubt, dass sie im Wald ist. Und er sagt, ich muss meine Vorgesetzten anrufen. Wir müssen die Armee rufen. Die muss herkommen und das Monster ausrotten. Heiji und Conan halten natürlich dagegen und denken sich so, oh Gott, warum haben wir den Typen eigentlich überhaupt angerufen? Sie entdecken jedenfalls komische weiße Kügelchen auf dem Boden, da wo vorher das Feuer ausgebrochen ist, was plötzlich, wie sie selbst bemerkt hatten, plötzlich aus dem Boden sprießte, ohne irgendwelche Vorwarnungen. Und überlegen sich, wie könnte das alles gewesen sein? Sie gehen die Besitztümer der Verdächtigen durch, überlegen sich mehrere Theorien. Tatsächlich auch mal wirklich spekulieren sie mal in so einem Deduction-Ping-Pong oder Tennis, wie man das ja zum Beispiel auch aus Dr. House kennt, mal klassisch wirklich hin und her mit Theorien. Normalerweise, in letzter Zeit ist das ja eigentlich so, dass sie was finden und dann beide sofort den gleichen Schluss haben, aber hier überlegen sie mal ein bisschen. Haben wir in letzter Zeit auch nicht mehr so oft gesehen, war auch ganz nett. Bis sie dann auf Ran und Kasua stoßen, die den Hund, der da lebt, füttern und dann plötzlich durch eine Bemerkung den entscheidenden Hinweis kriegen und sich daran ranmachen, den Trick nachzustellen und sagen auch zu Heiji und zu Ran und Kasua, wir werden die Nui wieder beschwören. Was die beiden Mädchen, die wie immer in übernatürlichen Fällen immer nur Angst haben und sonst nichts tun, wieder mal in Panik versetzt. Und Kasua sagt zu Ran, glaub nicht, dass hier irgendeine omende Liebe existiert. Während Heiji hingegen ziemlich darauf besinnt ist, wir müssen hier unbedingt vor Morgengrauen fertig werden. Und dann sagt Con, ja, weil der Trick sonst nicht mehr funktioniert. Ja, genau, deswegen auch. Hä, gibt's noch was anderes, was du nicht machen kannst, wenn es nach dem Morgen ist? Nö. Ich habe den Bürgermeister am Anfang auch nicht gefragt, ob die Landschaft hier wirklich schöner als der Big Ben ist. Und tatsächlich am Ende, um 4 Uhr, sind die beiden mit ihrem Trick fertig und rufen alle raus. Und dann das Feuer kommt, die Nui kommt und Kasua schreit nach Heiji. Und Heiji kommt, doch seine Hand ist ebenfalls so groß wie ein Stockwerk des Hauses. Wie kann der Fall wohl? Welcher Trick steckt am Ende dahinter? Das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr demnächst Kapitel 962 lest. Oder ihr hört einfach den nächsten News-Podcast. Auch eine gute Idee. Gerne auch noch den letzten Conancast 94 zu RTL 2 reinhören. Immer sehr empfehlenswert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Unbedingt dort reinhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Verweise auf unser Wiki, conanwiki.org, unser Forum, conanforum.org, unser Newsblog, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews. Auf Snapchat sind wir auch conannews, auf iTunes, habe ich schon gesagt, conancast dort eingeben und uns kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in unserem großen Forum, Wiki, Newsblog, wo auch immer euch rumtreibt. Und ich werde jetzt zu RTL 2U gehen. Jo, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.